Wow. Toll. Okay, danke schön. Miriam, jetzt müssen wir mal ein bisschen mit dir aufholen. Als ihr nach Deutschland gekommen war, seid vor 9 Jahren, da warst du ja dann noch ein ganz kleines Mädchen, ne? Jetzt hast du die Geschichte von deiner Mutter, von Nora, gehört und übersetzt. Wie würdest du sie aus deiner Perspektive erzählen? Die Was Geschichte nach Deutschland. hast du mitbekommen? Also erzähl auch deine Geschichte, aber du hast es ja auch mitbekommen, wie es war für deine Mutter, wie es war für die anderen Frauen in deiner Umgebung, vielleicht auch deine Tanten und Schwestern. Was hast du gesehen als Kind, ne? Das ist ja eine ganz andere Perspektive. Also von dem Irak habe ich nicht viele Erinnerungen, da ich ja 3 oder 4 war, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und mehr habe ich halt nur Erfahrungen vom deutschen Leben. Also ich kenne auch nur das Leben in Deutschland. Das im Irak, daran kann ich mich wirklich gar nicht sehr erinnern. Mit meinen Tanten bzw. Geschwister, meine Schwester war da auch noch 1, 2 Jahre alt. Ich glaube, die kann sich auch nicht so gut dran erinnern. Meine Tanten sind jetzt alle umgeben in der ganzen Welt. Also alle wohnen überall. Eine da, wir sind wirklich überall. Und In welchen Ländern? in Kanada, in Frankreich, in Amerika, in Holland und weiter, wer weiß ich nicht. Ja, um ehrlich zu sein, als ich nach Deutschland kam, war ich, glaube ich, 6 oder 7 und musste dann direkt eingeschult werden und hatte nicht die Sprache, konnte nicht das Alphabet, ich hatte nicht mal so eine richtige Kindheit, ich konnte nicht mal Arabisch, also das konnte ich selbst auch noch nicht. Und das war halt ein bisschen schwierig für Wieso mich, konntest du nicht weil Arabisch? ich nicht in den Kindergarten gegangen bin. Auch da im Irak bin ich nicht ins Kindergarten gegangen. Also ich konnte zwar gut Arabisch sprechen, wie meine Mutter mir es beigebracht hatte, aber bis jetzt spreche ich das nicht perfekt. Also ich kann das immer noch nicht so gut. Und Weil da Krieg war dann, oder? genau, ich weiß jetzt nicht, Mama, du hast die Arnold Kindergarten. El Kindergarten? Ja. بنتي يعني من اجينا لالمانيا تقريبا كانت 6 سنوات، فبصراحه هو ما حق لها الكندرغارتن، فيعني العفو بالعراق، لانه سالتي على العراق ماما. بالعراق الظروف كانت ما تسمح، يعني المرحله اللي عشنا بيها، يعني خلينا نقول من 2003 2004 2005، هاي ال4 سنين، 2006 الوضع كان أقدر أقول أنه جدا تعيس، اللي يطلع ما يعرف يرجع للبيت، فكنا العائلة، رب العائلة خلي أقول، أو الرجل يخاف جدا على زوجته وأطفاله إذا هو طالع للعمل، لا لا سمح الله يصير بيهم شيء، يعني انفجارات أو مو انفجارات. نفس الوقت الزوجة والأطفال يخافون على الوالد، ونفس الوقت الزوج والزوجة، الأب والأم يخافون على أطفالهم. فأني بالنسبة لي كانت مريم صغيرة بنتي، فبصراحة كنت أخاف جدا. يمكن أكو هواية عوائل ثانية أو أولادها بالمدارس ما كانوا يروحون للمدارس، لأنه يخافون جدا من الانفجارات، من الخطف. بصراحة هاي الفترة الزمنية كانت بالعراق أقدر أقول مو صعبة، بل يعني فد شيء أنه اللي عاشوا هاي الفترة بالعراق، هاي السنين بالعراق، يعني ما أعرف، يمكن اللي قدروا يعدوها، فكان هذا الشيء أشبه بالمعجزة. شكرا. شكرا. Die Zeit, wo ich jetzt eigentlich in den Kindergarten sollte im Irak, war ein bisschen schwierig, da wie gesagt noch Krieg herrschte und es jetzt nicht nur so meiner Mutter ging, sondern auch vielen anderen Personen, die sie kannte, dass sie ihre Töchter, ihre Söhne, auch generell Kinder nicht in den Kindergarten schicken wollten oder in die Schule, weil sie einfach so Angst hatten, dass wenn sie da jetzt hingehen, dass sie dann nicht mehr wieder zurückkommen, weil es einfach so, so gefährlich war. Und generell, das war ja früher so, dass der Vater so der Löwe der Familien ist, sage ich jetzt mal so. Und der hatte dann einfach so Angst um seine Kinder, dass er sie nicht in den Kindergarten geschickt hat und deswegen sie auch leider keine Bildung hatten, wie man es sich so erhofft hat. Ja. Also praktisch seid ihr dann aus Angst gar nicht mehr aus dem Haus gegangen. Stimmt. Genau. Also nur mein Vater, weil er ja immer gearbeitet hat und er sich um die Familie sorgen musste. Jedoch auch, dass meine Mutter dann immer richtig Angst hatte, dass er dann geht. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Trotzdem hatten wir alle Angst, beziehungsweise wir waren ja noch Kinder, aber trotzdem hatten meine Eltern immer sehr Angst, nach draußen zu gehen, dass sie dann nicht mehr wieder zurückkommen oder irgendwie sowas anderes. Kannst du dich auch an Angst erinnern? Hast du irgendwas mitbekommen? Also, das ist so, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so in meinem Kopf stecken geblieben. So, immer wenn ich mich an Irak erinnere ich mich zwar an schöne Zeiten mit Tanten, mit Familie, mit Nachbarn und so. Jedoch, wenn man sagt, so, ja, wie war dein Leben im Irak, sage ich auch, ja, ängstlich, das war nicht schön, fand ich gar nicht gut. Ich hatte keine Bildung, ich hatte dies nicht, Flüchtling. Natürlich bleiben solche Sachen dann natürlich in Erinnerung. Ja, wow. Und so das Leben der Frauen, also ich meine, ja, du warst ja bis zu 6 Jahren oder so. Ich weiß nicht, ob ihr direkt vom Irak dann nach Deutschland gekommen seid oder ob ihr eine lange Flucht hattet. Was hast du so mitgekriegt? Vom Leben der Frauen. Was haben die Frauen gemacht? Was haben die Männer gemacht? Du hast gerade vom Vater als dem Löwen der Familie gesprochen. Ich denke mal, das ist Ja. übersetzt aus dem Arabischen. Genau, so ist das wörtlich übersetzt. Ja, solche, ne? Wie hast du das wahrgenommen als Kind? Also, um ehrlich zu sein, erinnere ich mich gar nicht an meine Kindheit, weil es ein ziemlich, ziemlich, ziemlich langer Weg war nach Deutschland. Ich kann mich bloß erinnern, dass wir mal da gewohnt haben, mal da gewohnt haben. Irgendwann mal waren wir in der Türkei, dann waren wir in Deutschland, aber nicht ganz in Hamm. Dann waren wir woanders und dann in Hamm und dann war ich direkt in der Schule. Das ist richtig chaotisch. Ich kann mich gar nicht an vieles erinnern. Okay. Und so an die Frauen, die Rollen der Frauen und Männer, ist da irgendwas? Meinst du das jetzt im Irak, wie das war? Oder? Ja, oder halt auch in deiner Umgebung, ne? Wie immer die gewechselt hat. Also ich kenne das immer so, also das ist jetzt ein bisschen so ein Vorurteil, aber ich kenne das so, dass die Frau natürlich dann immer eine Hausfrau ist und für ihre Kinder sorgt und immer das Essen macht, kocht, was auch immer. Das ist ein Riesenvorurteil, aber ich kenne das bloß so. Und ich kenne das dann auch so, dass der Vater natürlich, wie gesagt, übersetzt der Löwe der Familie ist und immer arbeiten geht, für seine Familie sorgt, sie unterstützt und ja. Ich meine, das war ja dann auch für den Vater schwierig, wenn er auf der Flucht war, konnte er sehr wahrscheinlich auch nicht mehr arbeiten, ne? Was hat dein Vater denn gearbeitet? Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht. Er hat, glaube ich, gar nicht gearbeitet, denn er war 2012 schon in Deutschland. Er war ein Jahr vor uns hier, damit er schon mal hier irgendwas sichern konnte, eine Wohnung sichern konnte, sich eine Arbeit holen konnte, irgendwie Papiere machen konnte. Und danach sind wir gekommen, damit wir jetzt da nicht so alleine lost irgendwie sind, damit wir schon irgendwas haben.